zu dir, lauf doch einfach. Es ist wie unter Wasser sein, nicht atmen zu können, alle anderen atmen zu sehen und immer mal kurz aufzutauchen, um Luft zu schnappen und sich selber vor dem Ertrinken zu retten und danach wieder in die Tiefe gezogen zu werden. Es ist ein enge Gefühl in der Brust, was dich klein macht und dich einengt und dir kaum noch Luft zum Atmen gibt. Kaum noch Luft zum Atmen gibt. Lach doch mal. Sei nicht so negativ. Es ist nur eine Phase. Jeder ist mal traurig. Jeder. Du bist noch so jung. Es gibt also etwas in deinem Leben, was du so schlimm findest, dass du immer wieder und wieder daran gedacht hast, Depression ist etwas, was ich habe, aber nichts, was ich bin. Bist gekommen, hast dieses Herz hier repariert. Und fragt man mich, bist du das Schönste, was auf Erden existiert? Etwas derart Schönes hab ich zuvor noch nie gesehen, will dich beschreiben. Doch ich merk, dass mir die Worte dazu fehlen. Einfach sehr wertlos. Die stärksten Bäume wachsen nicht im besten Boden, sondern im stärksten Wind. Sondern im stärksten Wind. Aber denk jetzt auch nicht, dass nur weil du depressiv bist oder weil du Depressionen hast, du ein schlechter Mensch oder ein schwacher Mensch bist. Es ist meine Depression.